The Music Box. Eine Maschine ist eine mechanische Vorrichtung, die unter Ausnutzung von Naturkräften zwangsläufige Bewegungen ausführt und Arbeit leistet. Besteht die Arbeitsleistung im rhythmischen Klopfen auf Felle und Metalle, dann nennt man eine solche mechanische Vorrichtung Ringo Starr. Erhebt diese mechanische Antriebsmaschine obendrein noch das Stimmorgan, dann entzieht sich die Vorrichtung der Sphäre von Arbeit und Produktion und es entsteht das, was wir hier ganz unwissenschaftlich als einen motorischen Brummbären bezeichnen wollen. Streng empirisch gesprochen heißt dieser gute Lodge von einem Automaten aber Ringo Starr Superstar. In unserer Serie Junge Talente, uralte Werte hören Sie heute Ringo Starr, das Leben als Rhythmusmaschine zwischen Betty Fords Klinik und Barbara Bachs Bett. Die Musicbox bringt ein Interview mit und Statements zu Ringo Starr von Johann Gottfried Herder, Asger Jorn, Konfuzius, Christian Schachinger, Franz Grillwarzer, Theodor W. Adorno, Walter Gröbchen, Hugo von Hoffmannsthal, Andy Warhol, Johann Wolfgang von Goethe und meiner Wenigkeit, Fritz Ostermeier, wünscht gute Besserung. All in the family. Is a photo. Was ist denn aber an Genies gelegen? Mehr liegt uns an brauchbaren Männern. Zu diesen wird eine glückliche Temperatur von Gaben und Geschicklichkeiten erfordert. Eine gewisse Mittelmäßigkeit, die sich nicht zu Genies und Geistesschöpfern hebet und nicht zu dummen Dorfteufeln herabsinket. Eine mittlere Größe, die eben den Punkt der Nutzbarkeit trifft. Johann Gottfried Herder, 1767, Ringo Starr, antizipierend. Die ästhetische Einstellung ist die aktive Einstellung, der man weder Gewissen noch Erinnern aufzwingen kann. Der Künstler unterscheidet sich von seinem Gegenspieler durch die Anwesenheit des Gefühls der Langeweile, durch das Bewusstsein seines Gegensatzes zum herrschenden Treiben des Lebens. Asger Jorn, 1941, über das genuin langweilige und im bewussten Gegensatz zum herrschenden Treiben stehende Schlagzeugspiel Ringo Starrs. I'd like to thank you all for coming to this press conference today in honor of Ringo Starr. My name is Ringo Starr and I'm glad to be here. 6. April, London, Dorchester Hotel, großer Ballsaal. Im Rahmen einer mit Pomp inszenierten Pressekonferenz soll hier Ringo Starrs neues Album Time Takes Time vorgestellt werden. Das erste nach 9 Jahren Pause. Die Musik selbst dudelt im Background. In der Luft liegt der nervös-pubertäre Flair der improvisierten Beatles-Reporter-Frage-Antwort-Matches der 60er Jahre. 1992 zieht Ringo, der Ex-Schlagzeuger, der Knallkopf, der Witzbold, die Legende, immer noch annähernd 250 Journalisten an. Eine erstaunliche Zahl für eine Premiere, die absehbar eine skurrile Fußnote im aktuellen Popgeschehen ist und bleiben wird. The last album I made was an album called All Wave, which Joe Walsh produced, and it only came out in Canada and Germany, so I was a little disheartened. And the next album I did only came out in the Court of Law in America, and so I was really disheartened, so I sort of decided I've had enough for a while. And then a couple of years ago, I put a band together, the All Stars Number One, and we went on the road. And so this is the natural progression of me getting back in the business and doing what I do, which is make records and perform. Es ist wie immer oder fast immer bei Ereignissen dieser Art. Gruß- und Werbebotschaften werden verlesen, der Star blickt fragend in die Journalistenmenge und dann wird ein Repertoire an Banalitäten, launigen Scherzen und kuriosen Anfragen abgespult. Etwa, warum Ringos Tour ausgerechnet in Schweden beginnt. Why? Why not? Well, there's nothing deep about it. It just seems to be... That's the best place. We have to start somewhere, and Sweden seems to be, the time we can come to Europe, and they have a festival on there, and so it's just to do with that, just with the timing. I mean, it's like saying, why do you end in Italy? And why do you do England in between? I mean, it's just a crazy question. We start somewhere, and it happens to be Sweden. Natürlich bleibt auch die Frage nicht aus, warum die Tour in Italien endet. Let me answer that in two ways. No and no. Der Mann da vorne auf der Bühne im Fokus der Kameraobjektive hat eindeutig mehr Witz als der gesamte Rest des Saals. Was er von Schlagzeugcomputern halte, lautet eine der dringlichen Journalistenfragen an Ringo. Ob er sich persönlich weiterentwickelt hat im Lauf der Jahre, eine andere. Und dann ist da die nach Ringo Starrs gegenwärtigen Lieblingsbands. I mean, right now, I mean, my two favorite bands are from either side of the Atlantic, and it's Nirvana in America and it's Texas here, a Scottish band. And in the middle is the Sugar Cubes and the Cramps, so, you know... God knows what I listen to. Schließlich werden Ringos Sohn Zach Starkey und Joe Walsh, die an der Tour zum Album teilhaben, in den Saal geführt. This one is Zach Starkey, and this one is Joe Walsh. Why don't you put Joe next to me, darling? Can we get some more microphones up there, please? Es gibt mehr Mikrofone, aber das Frage-Antwort-Spiel bleibt lau. Nach knapp 30 Minuten winkt Ringo, dann ab. Time takes time, die erste Klappe, Abgang. Well, listen, I'd like to thank you all for coming today, and... I hope to see you when we play one of the venues around the world, especially Sweden. Thank you. Only one. Can I just ask about Finland? Are you playing jazz festival there as well? Same applies. Gloves on and... If you're ever feeling down, if your world ain't turning round, I'll make it turn around for you. I'll do whatever I can do. If you ever need someone, I would love to be the one. Call when you're feeling all alone. You just need a hand to hold. In a heartbeat, I'll be by your side anytime you want me. Anytime you want me. Wir an, jemand kann alle 300 Stücke des Buches der Lieder auswendig hersagen. Wird ihm aber eine ganz einfache und trotzdem verantwortungsvolle Aufgabe übertragen, dann versagt er, zeigt sich unselbstständig und hilflos. Ein solcher Mensch hat zwar viel gelernt, aber welchen Nutzen hat es? Konfuzius, ungefähr 560 vor Christus, über Jazzrock und Hardcore-Schlagzeuger. Der Mensch versteht alles, nur das völlig Einfache nicht. Franz Grillparzer. Zwischen Barbara Bach und Betty Ford ist mehr Raum für wüste Ausschweifungen, als man gemeinhin annimmt. Richard Starkey, alias Ringo Starr, der heute in diesem Programm als junges Talent gewürdigt werden soll, bestach vor seinen Plattenaufnahmen mit der britischen Popgruppe The Beatles seinen zeitlos schönen Filmarbeiten, etwa 200 Motels oder Cavemen, und den musikalischen Sologängen, allen voran das wunderschöne Goodnight Vienna, vor allem durch exzessive Trinkgelage mit zweifelhaften Freunden. In unserer Erinnerung haben wir wohl für immer den berühmten Dialog mit Liz Taylor gespeichert, der Ringos unsteten Lebenswandel in den ausgehenden 70er Jahren auf ideale Weise illustriert. Hey, you bloody drunken bitch, get your feet out of my beer. Die eben gehörte markante Stimme von Herrn Starkey, die sonor und souverän jegliches auch noch so wilde Trinkgelage überdröhnt, gilt neben seinem Schlagzeugspiel als eigentliche Zier eines Mannes, der von vielen in seinem künstlerischen Ausdruck unterschätzt wird. Das Grummeln des Basses, die rauchig geschwungenen Klangbögen und das weltläufig modulierte Nachklingen wehmütig hinter sich gelassener Erinnerungen, in seiner Anlage stets britisch heiter gestimmt, täuschen nicht darüber hinweg, dass das Leben des Ringo Starr manchmal kein Lerchalschaß war. Betty Fords Entziehungsklinik, in der er im Laufe der Jahre mit unzähligen Hollywood-Stars Freundschaft schloss, hielt immer ein Ausnüchterungskämmerchen für ihn bereit, wenn das Leben in der Abgeschlossenheit des goldenen Käfigs von Beverly Hills wieder einmal zu hart oder zu feucht wurde. Dort saß er dann mit Liz Taylor, Liza Minnelli oder seinem berüchtigten Schlagzeugkumpel Keith Moon von The Who, wohl so manche Nacht bei Entschlackungstee und Zwieback, und dachte verklärt an jene Zeit, als er mit John, George und Paul in Indien, Hamburg oder anderswo so manches Fass aufmachte, Hotelzimmer zerbröselte oder wie ein Schlot verbotene Substanzen rauchte. Festgehalten sind diese Betty Fordschen Prozesse der Läuterung zum Beispiel in Songzeilen wie No, I ain't smoke no more, I'm tired of waking up on the floor. Vielleicht rührten seine anschließend unternommenen filmischen Gehversuche mit Gattin Barbara Bach in Cavemen auch daher, die Niederungen seines Innenlebens als originär primitiver bedenkenlos auszuleben, also den Rocker über den Lebemann zu stellen. Die Frage, was vom Werk des Richard Starkey einmal bleiben wird, ist zu diesem Zeitpunkt müßig. Zwar besticht der Schlagzeuger durch die Wiederholung des ewig gleichen und minimalisierte und reduzierte den popmusikalischen Ausdruck auf das Allernotwendigste, beschrieb Lebenssituationen in klaren und einfachen Abläufen, lässt aber für die Zukunft alles offen. Wird er sich nach dem Allerwelts Mainstream-Pop seines neuen Albums Time Takes Time wieder dem unglaublichen Country- und Western-Schmock von Stop and Smell the Roses zuwenden? Zeit- und raumsprengende Weltraumschmachtfetzen wie Only You interpretieren? Seine Schmucksammlung verramschen, Beverly Hills verlassen und mit Barbara und Sohn Zack nach Coventry übersiedeln und sich den lange gehegten Wunschtraum eines Friseursalons erfüllen? Time takes time. Immer schön langsam. Oder, wie man es im Innviertel ausdrückt, Loda Dave. You don't have to say, I see it on your face. When tears fall, it won't be long. It's too bad to shouldn't lose what we had. I thought our love song would go on and on. People talk, yes, I think they know. Yes, I think they know. I guess that it must show. We've gone as far as we can go. They walk by and they whisper low. Gone as far as we can go. Mann besaß ein Schlagzeug, bestehend nur aus großer und kleiner Trommel, auf das er stundenlang vor sich hinklopfte, nie den Rhythmus wechselnd. Seine Frau ertrug dieses Geräusch 7 Monate lang in der geduldigen Erwartung, dass der Mann entweder vor Langeweile sterben oder das Instrument zerstören würde. Da sich jedoch weder das eine noch das andere dieser wünschenswerten Dinge ereignete, sagte sie eines Abends, wie man glauben darf, in sehr sanftem Tone: Ich habe bemerkt, dass dieses wundervolle Instrument, wenn es andere spielen, mehrere Klangerzeuger hat, über welche die Stöcke behende geführt werden und dass die Spieler ihre Hände ständig hin und her bewegen. Der Mann hörte einen Augenblick auf zu spielen, warf einen weisen Blick auf seine Frau, schüttelte das Haupt und sprach: Natürlich bewegen die anderen ihre Hände ständig hin und her. Sie suchen den richtigen Rhythmus. Ich habe ihn gefunden. Aus Fritz Ostermeier: Parabeln und Gleichnisse für den Schlagzeugeleven, bislang unveröffentlicht. Bildung ist nichts anderes als Kultur nach der Seite ihrer subjektiven Zuneigung. Im Bildungsideal, das die Kultur absolut setzt, schlägt die Fragwürdigkeit von Kultur durch. Theodor Wiesengrund Adorno. I think the first question is obvious. This is your first solo record for years now. Why did you do it? Was it just fun, or? You know, I'm in the music business and the record business, and as you pointed out, I hadn't made a record in a long time. Zweite Runde der legendären Begegnung eines Musicbox-Redakteurs mit Richard Starkey alias Ringo Starr. Das Privileg des Einzelinterviews samt gratis Orange Juice aus der Minibar des Hotelzimmers hoch über London. Die Pressebetreuerin hüpft nervös im Hintergrund auf und ab. Und sie zieht bei der ersten Frage, die von Routinehöflichkeit abweicht, die Augenbrauen hoch. Warum ein Ringo Starr jahrelang einen Plattenvertrag nachlaufen musste, um schließlich beim kleinen Label Private Music zu landen. It's not that easy at all for anybody these days. They don't know, you know, especially if you haven't had a record deal in so long, they wonder what you're about. And even with the band of 3 years ago, with Dr. John, Billy Press and Levon Helm, myself, Joe Waltz and others, we couldn't get a deal for that band. Which you would have thought anyone would have given you a deal, but it's not like that. Mit Time Takes Time, dem Resultat des Vertragsabschlusses, dürften die hoffnungsschwangeren A&R-Manager von Private Music doch zufrieden sein. Stromlinienförmige Nettigkeiten und unverbindliche Pop-Marginalien reihen sich da hinter und aneinander. Ringo darf trommeln und singen, aber selten komponieren. Und gleich vier Produzenten schmirgeln an einer verbindenden Formel. Don Was, Phil Ramone, Peter Asche und Jeff Lynne. Was herauskam, klingt wie ein Bastard aus Traveling Wilburys, dem späten George Harrison und einem Abfallprodukt der Songschmiede von Tom Petty. Well, Tom Petty's not actually on the album because the track he's on we didn't use. But, you know, Jeff Lynne I've known for years and I've worked with him on George's album and I also worked with him on a Little Richard track he did, he produced, and I just played drums. And, you know, when it came to start this album, I didn't know who to use. It's been a long time. I didn't want to get stuck, you know, with one person, so that's why we have four producers. Vier Produzenten und immerhin eine Hitsingle. In den Infozetteln der Plattenfirma wird Ringo Starr als still one of the most cherished artists in the world angeführt. Ringo, damit konfrontiert, nickt gerührt. Yes, that's true. Sein Gegenüber schweigt, erst recht gerührt. And I feel it, I mean, I feel loved, I mean, that's what on the last tour was so moving. That the love that came from the audience, because everyone was so supportive that I'm pulling my life together and I'm playing again and I'm doing what I should be doing and I'm really doing what they would like me to be doing, and that's, you know, making records and performing live. So it's a thrill. I mean, that, so that, you know, puts in its place all the bullshit that can happen because you're a legend. When you get that love coming across, it saves your life. Just came from Colombia. She smiled because I did not understand. Then she held out some marijuana. She said it was the best in all the land. And I said, no, no, no, no, I don't smoke it no more. I'm tired of waking up on the floor. No, thank you, please, it only makes me sneeze. Then it makes it hard to find the door. Came from Mallorca, Spain. She smiled because I did not understand. Then she held out a 10-pound bag of cocaine. She said it was the finest in the land. And I said, no, no, no, no, I don't, no more. I'm tired of waking up on the floor. No, thank you, please, it only makes me sneeze. Then it makes it hard to find the door. Tennessee, oh, he smiled because I did not understand. Then he held out some moonshine whiskey, oh, he said it was the best in all the land. And I said, no, no, no, no, I don't drink it no more. I'm tired of waking up on the floor. No, thank you, please, it only makes me sneeze. And then it makes it hard to find a door. No more, I'm tired of waking up on the floor. No, thank you, please, sneeze, it only makes me sneeze. And then it makes it hard to find a door. Angewöhnungen sind darum so schwer zu bekämpfen, weil sich in ihnen die Trägheit, die sonst jedem Tun entgegenwirkt, mit einem gewissen rhythmischen Tätigkeitssinn verbündet. Ausgerechnet von Hugo von Hofmannsthal muss ich mir meine Faszination für Ringo Starr erklären lassen. Ausgerechnet von einem absolutistischen Bildungsbürger im adornischen Sinn, ausgerechnet dieser Großspießbürger mit fatalem Hang zum Herrn und Erhabenen, gib mir den Schlüssel zu ihm selbst, gänzlich fremden Räumen, in denen diese wunderhübschen Banalitäten hausen. Trägheit. Was für eine Erkenntnis, wenn sich die mit einem gewissen rhythmischen Tätigkeitssinn verbündet. Der Stoiker Ringo Starr ist also gar keine Maschine im mechanischen Sinn eines ständig sich wiederholenden Arbeitsvorgangs, sondern schlicht und Gott sei Dank einfach ein Gewohnheitstier, beziehungsweise laut Hofmannsthal ein Angewöhnungstier. Das Gewohnheitstier aber ist der natürliche Feind des Arbeitstieres, einer ausgestorben geglaubten Spezies von jazzrockenden Hyperaktivlingen, die aber heute wieder in der Gegend von Seattle und Vancouver ihr Unwesen treibt, in sogenannten No-Means-No-Reservaten. Im Gegensatz zum unerschwinglich hohen Ethos dieser korrekten Arbeitstiere, das unter anderem auch darin besteht, die Schlagzeugzeit mit so viel Geklopfe wie möglich zu füllen, verdrückt sich das Gewohnheitstier zurecht und dank seiner natürlichen Trägheit in das erschwingliche Ethos des Gewohnten. Und man kann sogar sagen, des Gewöhnlichen, Banalen. Es kennzeichnet denjenigen, der die Beziehungen zu den Fundamenten der Kunst verloren hat, dass ihm in gleicher Weise der Sinn für das Banale verloren gegangen ist. Ich meine die Fähigkeit, den künstlerischen Wert der Banalität zu begreifen, ihre herausragende Bedeutung für die Kunst. Dieses pränatale Lob von Asger Jorn wird Ringo Starr ziemlich wurscht sein. Trotzdem sagt es etwas über das Wesen jeder Volkskultur aus. Nämlich, dass es keinen Grund gibt, irgendwas nicht mehr zu machen, weil es bereits andere zuvor gemacht haben. Mehr noch, dass es auch keinen Grund gibt, sich selbst nicht zu wiederholen. Was man das Natürliche nennt, ist die befreite Banalität, das Gemeine oder unmittelbar Einsichtige, ohne dass man versucht hätte, ihm Zeichen der Seltenheit einzuprägen. Das Zeichen der Seltenheit bleibt weiter zweifelhaftes Prädikat der Hochkultur, auch wenn Warhol seine Suppendosen 100.000 Mal reproduziert hätte. Die Größe des Volkskünstlers Ringo Starr liegt dagegen gerade in seiner Gewöhnlichkeit, die sich nicht schämt, das Immergleiche zu reproduzieren, obendrein auf sogenanntem niederen Niveau. Ich weiß, ich versteig mich jetzt, aber ich sag's trotzdem. Dass Mitte der 60er Jahre jedes zweite Dorf der Welt eine eigene Beatband vorweisen konnte, also Volkskünstler im besten Sinn, das liegt wahrscheinlich mehr am »Das kann ich auch« Schlagzeug spielt Ringo Starrs und seiner proberaumfeindlichen Faulpelz-Aura als am verschmockten Chefduo Lennon-McCartney. Denn Volkskunst kommt als letztes von Können und geprobt wird nur, wenn es unbedingt sein muss. Merk's, arbeitsfähig. Es ist wichtig zu betonen, dass die Grundlage der Kunst im ewig Gemeinen bleibt, im Einfachen und Billigen, das sich in Wirklichkeit als das uns Teuerste und Unverzichtbarste erweist. Ringo Starr ist keine Maschine. Andy Warhol. Smile is the You haven't heard the record yet, have you? No. Oh, so I'm talking out of the blue here. So when you do hear it, when you do hear it, you'll hear that the end is fabulous. There's 3 minutes of madness. 3 minutes madness. Ringo Starr im Musicbox Interview, die dritte. Die bärtige Legende mit den vorwitzig blinzelnden Augen möchte partout und ausschließlich über das neue Album plaudern, das der Fragesteller gerade mal oberflächlich durchgehört hat. Der wiederum möchte etwas über das Legendendasein des Bärtigen hören. It's something you get used to. I've been a living legend for 30 years now. You just have to deal with it. It's like dealing with part of my life. I mean, I get up in the morning and the family treat me like a human being. And then if we go out, you know, you get treated differently. It's just something you have to live with. Die zielstrebig angesteuerte Sentimental Journey wird schließlich zum Parforsritt über ein emotionales Minenfeld. One of the, if you're looking for problems, is that things you did 20 years ago still come back to haunt you, like with people like you. You know, are you still on that sentimental journey? No, we're on the new, you know, we're living in the now. Und genau hier ist das Interview denn auch abrupt zu Ende. Unser Fingerzeig für Stammhörer sollte Ihnen zufällig Ringo Starr am Männerklo begegnen. Sagen Sie ihm, dass Sie sein neues Album so nett finden wie Tantes Tegebäck zum Weihnachtsabend. Und fragen Sie ihn um Gottes Willen auf gar keinen Fall nach jener Band, an deren Schießbude er einst saß. And with that, Walter, I'm going to sail off into the sunset. And I thank you for coming, and goodbye. Thank you. Alles Behagen am Leben ist auf eine regelmäßige Wiederkehr der äußeren Dinge gegründet. Der Wechsel von Tag und Nacht der Jahreszeiten der Blüten und Früchte sowie der rhythmische Tätigkeitssinn des Ringo Starr. Diese sind die eigentlichen Triebfedern des irdischen Lebens. Je offener wir für diese Genüsse sind, desto glücklicher fühlen wir uns. Johann Wolfgang von Goethe, Dichtung und Wahrheit, 13. Buch. In unserer Reihe Junge Talente, uralte Werte hörten Sie heute Ringo Starr oder das Lob der Trägheit. Zu Wort kam das Talent selbst sowie die folgenden Bewunderer seiner Kunst: Walter Gröbchen, Johann Gottfried Herder, Asger Jorn, Konfuzius, Christian Schachinger, Franz Grillparzer, Theodor W. Adorno, Hugo von Hofmannsthal, Andy Warhol, Johann Wolfgang von Goethe und ich, der ich Ihnen zum Schluss noch mit einer Sensation aufwarten kann. Als Beatles-Fan kennen Sie sicher Revolution No. 9, die nette Geräuschcollage auf dem weißen Album. Was Sie aber bis jetzt nicht wussten: in der ersten, der Originalversion, ist Ringo am Schlagzeug mit von der Partie. Im Endmix aber hat dann diese Hexe von Yoko Ono die Drumspur einfach unter den Tisch fallen lassen. Es ist uns gelungen, das Original wieder auszugraben. Fritz Ostermeier verabschiedet sich mit einer Weltpremiere. Hören Sie nur: Revolution No. 9 featuring Ringo Starr. Are you ready, Ringo? Yeah, John. Come on. 1, 2, 3, 4. 9, number 9, 9, number 9, 9, number 9, 9, number 9, 9, number 9, 9, number 9, 9, number 9, 9, number 9, 9, number 9, 9, number 9, 9, number 9, 9, number 9, 9, number 9, 9, number 9, 9, number 9, 9, number 9, 9, number 9, 9, number 9, 9, number 9, 9, number 9, 9, number 9, 9, number 9, 9, number 9, 9, number 9, 9, number 9, 9, number 9, 9, number 9, 9, number 9, 9, number 9, 9, number 9, 9, number 9, 9, number 9, 9, number 9, 9, number 9, 9, number 9, 9, number 9, 9, number 9, 9, number 9, 9, number 9, 9, number 9, 9, number 9, 9, number 9, 9, number 9, 9, number 9, 9, number 9, 9, number 9, 9, number 9, 9, number 9, 9, number 9, 9, number 9, 9, number 9, 9, number 9, 9, number 9, 9, number 9, Eine der größten musikalischen Glanzleistungen ist heute die Fähigkeit, falsch zu spielen. Asghar Johan, 1941. Number nine.